eine weiße Nation. Ein germanischer Glaube. Ein gebrochenes Kreuz. Eine weiße Nation. Ein germanischer Glaube. Ein brennendes Kreuz. Jawohl, jawohl. Ja, hier ist mein Kopf.